Aufgabe Zungenbrecher mehrsprachig. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Kennt ihr Zungenbrecher oder schwierige Wörter in anderen Sprachen? Erzählt sie euch gegenseitig und versucht sie nachzusprechen.